Eine Information für die Öffentlichkeit von Horst Mahler. Nach Vollbüßung einer Gesamtstrafe für Meinungsäußerungen von 10 Jahren und 2 Monaten beantragt die Staatsanwaltschaft München II durch den Staatsanwalt als Gruppenleiter Steinweg die Anordnung von Führungsaufsicht für die Dauer von 5 Jahren, die am Tage meiner Entlassung aus der Gefangenschaft am 27. Oktober 2020 wirksam werden soll, unter anderem mit folgenden Anordnungen. Zitat: Dem Verurteilten gemäß § 68 klein b Absatz 1 Strafgesetzbuch folgende strafbewährten Weisungen zu erteilen. Drittens: Dem Verurteilten wird die Veröffentlichung von Text- und Sprachbeiträgen im Internet oder in sonstigen Medien verboten, es sei denn, er zeigt dem Landeskriminalamt Brandenburg, Abteilung Zentraler Staatsschutz, eine solche geplante Veröffentlichung spätestens eine Woche vor deren Erscheinung an und macht ein Exemplar davon dem Landeskriminalamt Brandenburg unter genauer Benennung des Erscheinungsortes in Textform oder als Datei zugänglich. Viertens: Dem Verurteilten wird die Veröffentlichung von Text- und Sprachbeiträgen auf der Internetseite www.wirsindhorst.de verboten. Ziel der Weisung ist, den Verurteilten an der Verbreitung von Texten zu hindern, die den Tatbestand strafbarer Äußerungsdelikte erfüllen. Die Weisung unter Ziffer 3 bewirkt, dass Veröffentlichungen des Verurteilten unmittelbar den Sicherheits- und Strafverfolgungsbehörden bekannt werden. Es liegt nahe, dass der Verurteilte unter diesen Umständen weniger gefährdet ist, sich zur Begehung solcher Äußerungsdelikte hinreißen zu lassen. Die Weisung unter Ziffer 4 hat den Hintergrund, dass der Verurteilte auf der bezeichneten Internetseite in der Vergangenheit zahlreiche Texte veröffentlicht hat, die den Tatbestand des § 130 StGB unterfallen und deshalb unter Gleichgesinnten bereits bekannt ist. Es ist zu erwarten, dass der Verurteilte die Seite auch zukünftig als Veröffentlichungsplattform nutzen wird. Dies wird durch das auf diese Seite beschränkte Veröffentlichungsverbot unterbunden. Die Weisungen sind zur Erreichung dieses Zieles auch erforderlich. Der Verurteilte hat sich durch die verhängten Strafen nicht beeindrucken lassen und seine bisherigen Einstellungen und Verhaltensweisen beibehalten. Dies begründet die konkrete Gefahr, dass der Verurteilte ohne die beantragten Weisungen wieder in vergleichbarer Weise wie vor der Verurteilung nach wie vor von ihm befürwortetes antisemitisches Gedankengut verbreiten wird. Zitat Ende. Zuwiderhandlungen werden mit Freiheitsstrafen bis zu 3 Jahren bestraft. In einem vergleichbaren Fall hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass einem rechtskräftig verurteilten Straftäter ebenso wenig wie einem freien Bürger das Verfassen und Verbreiten rechtsextremistischen oder nationalsozialistischen Gedankenguts verboten werden dürfe. Die davon abweichende Praxis einiger Vollzugsbehörden stelle eine Umgehung des Artikel 18 Grundgesetz dar, der den Entzug der Grundrechte, Verwirkung, mit Ausschließlichkeit dem Bundesverfassungsgericht zuweist. Siehe dazu Urteil 1 BVR 1106-08 vom 8.12.2010. Die Aussage des Staatsanwalts Steinweg, dass der Verurteilte auf der bezeichneten Internetseite in der Vergangenheit zahlreiche Texte veröffentlicht hat, die dem Tatbestand des § 130 StGB unterfallen, ist eine verleumderische Falschbehauptung. Seit dem Jahr 2009 bin ich in keinem einzigen Fall wegen Verbreitung einer strafbaren Gedankenäußerung verurteilt worden. Zwar hat die Staatsanwaltschaft Cottbus auf Weisung des Zentralrats der Juden in Deutschland mehr als ein halbes Dutzend Anklagen gegen mich wegen vermeintlicher Volksverhetzung erhoben. Die erste dieser Serie betrifft die Veröffentlichung meines Buches »Das Ende der Wanderschaft – Gedanken über Gilad Atzmon und die Judenheit«. Die Gerichte haben diese nicht verhandelt, sondern einfach liegen gelassen, mit der Folge, dass die von der Strafvollstreckungskammer des Landgerichts Potsdam für den 25. August 2015 angeordnete Vollzugsaussetzung nach Verbüßung von 2/3 der Strafe auf die Beschwerde des Herrn Steinwick hin nicht vollzogen wurde mit der Begründung, dass anhängige Strafverfahren noch nicht abgeschlossen seien. Es ist ein Fall schwerer Verletzung des Beschleunigungsgebotes gegeben, die den objektiven Tatbestand der Rechtsbeugung, § 339 StGB, sowie der Verfolgung eines Unschuldigen erfüllt, § 344 Absatz 1 StGB. Und Argumente, die die Täter zu ihrer Verteidigung ins Feld führen könnten, sind nicht ersichtlich. Gegen die Verurteilung zu 10 Jahren und 2 Monaten Freiheitsstrafe aus dem Jahre 2009 ist seit August 2019 ein Antrag auf Wiederaufnahme anhängig, der angesichts der Liquidität des Wiederaufnahmegrundes zur Aussetzung der Vollstreckung schon vor Durchführung einer neuen Hauptverhandlung hätte führen müssen. Aber dieser Antrag wird gleichfalls vom zuständigen Landgericht Frankfurt/Oder liegen gelassen. Wiederaufnahmegrund ist ein absoluter Verbotsirrtum gemäß § 17 StGB, der durch den Haverbeck-Beschluss des Bundesverfassungsgerichts am 22. Juni 2018 in Erscheinung getreten ist. Zitat § 17 StGB: Fehlt dem Täter bei Begehung der Tat die Einsicht, Unrecht zu tun, so handelt er ohne Schuld, wenn er diesen Irrtum nicht vermeiden konnte. Zitat Ende. Mit dem Haverbeck-Beschluss hat Karlsruhe nach 15-jährigem Zögern allgemein verbindlich erkannt, dass das Holocaust-Leugnungsverbot, auf dem die Verurteilung aus dem Jahre 2009 beruht, ein Sondergesetz gegen eine bestimmte Meinung ist, das gegen Artikel 5 Absatz 2 Grundgesetz verstößt. Dieser Verstoß soll nur deshalb nicht Nichtigkeit zur Folge haben, weil, so das Bundesverfassungsgericht, die deutsche Geschichte in das Verständnis des Grundgesetzes einfließe und daraus folge, dass bezüglich einer propagandistischen Affirmation des nationalsozialistischen Regimes eine Ausnahme vom Grundrecht der Meinungsfreiheit anzuerkennen sei. Zugleich haben die Karlsruher Richter das Bestreiten des Holocaust als ein Gutheißen der nationalsozialistischen Gewalt- und Willkürherrschaft gedeutet, was einer Sprachverdrehung Orwellscher Art gleichkommt. Die dem Urteil zugrunde liegenden Handlungen sind vor dem Bekanntwerden des Haverbeck-Beschlusses mit der Überzeugung gesetzt worden, dass Sondergesetze gegen bestimmte Meinungen gemäß Artikel 5 Absatz 2 Grundgesetz nichtig seien, also auch das Leugnungsverbot des § 130 Absatz 3 StGB. Da gemäß Artikel 103 Grundgesetz die Strafbarkeit einer Handlung im Zeitpunkt ihrer Verwirklichung allgemein bekannt sein muss, der Täter also gewarnt ist, dass er sich strafbar macht, ist ein Freispruch im Wiederaufnahmeverfahren jetzt unausweichlich. Die Anerkennung einer Ausnahme zeitigt keine Rückwirkung. Die Justiz in der Bundesrepublik Deutschland hat damit, nicht nur in meinem Fall, ein Riesenproblem. Sie muss es lösen. Löst sie es mit einer talmudischen Hinterlist, wäre auch das für das deutsche Volk ein Erfolg, weil sich damit die jüdische Fremdherrschaft als solche kenntlich machen würde. Der Antrag der Staatsanwaltschaft München II auf Anordnung der Führungsaufsicht hängt damit in der Luft. Das Gericht, das über ihn zu befinden hat, ist nicht an Urteile gebunden, sondern an Recht und Gesetz, Artikel 20 Absatz 3 Grundgesetz. Zwar darf es die tatsächlichen Feststellungen derselben seiner Entscheidung zugrunde legen, nicht aber die rechtliche Würdigung, wenn diese sich aufgrund neuer Erkenntnisse jetzt als unhaltbar erweist. Genau das ist der Fall. Richter, die sich nicht an Recht und Gesetz halten, sind gemeine Verbrecher und als solche zur Verantwortung zu ziehen. Feigheit ist keine Entschuldigung. Das Wesen der jüdischen Fremdherrschaft über das deutsche Volk erscheint darin, dass deutschwillige Deutsche, Das sind solche, die sich vom talmudisch geprägten antifaschistischen Kernkonsens frei gehalten bzw. frei gemacht haben und selbstbewusst Träger des deutschen Volksgeistes sein wollen, im jüdischen Machtbereich vogelfrei sind. Gezeichnet Horst Mahler.